Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott, solcher Gestalt war es im Anfang bei Gott. Alles ward durch dasselbe, und ohne dasselbe ward nichts, was geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es trat ein Mensch auf, abgesandt von Gott, Johannes hieß er, dieser kam zum Zeugnis, um zu zeugen vom Licht, auf das alle durch ihn glauben möchten. Nicht war er das Licht, sondern zeugen sollte er vom Licht. Das wahrhaftige Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, war, der da kommen sollte in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, und die Welt hat ihn nicht erkannt. In sein Eigentum kam er, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber annahmen, ihnen hat er die Macht verliehen, Gottes Kinder zu werden, als die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blut und nicht aus Fleisches, nicht aus Mannes Willen, sondern aus Gott gezeugt sind. Ja, das Wort ward Fleisch und schlug seine Hütte auf unter uns, und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit, Johannes zeugt von ihm und ruft also, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir da, weil er war, als ich, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz ward durch Moses gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Gott hat keiner je gesehen, der einzige Sohn, der an des Vaters Busen war, der hat ihn beschrieben. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm absandten, ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht und bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann? Bist du Elias? Und er sagt, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sagten sie zu ihm, wer bist du? Dass wir doch Antwort bringen denen, die uns geschickt haben. Was sagst du von dir? Sagte er, ich bin die Stimme dessen, der ruft in der Wüste, machet eben den Weg des Herrn, so wie der Prophet Jesajas gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern her, und fragten ihn und sagten zu ihm, was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, und nicht Elias, und nicht der Prophet? Antwortete ihnen Johannes also, ich taufe mit Wasser, mitten unter euch steht er, den ihr nicht kennt, für den ich nicht wert bin, ihm den Schuhriemen zu lösen. Dies geschah in Bethania jenseits des Jordan, wo Johannes war und taufte. Tags darauf sieht er Jesus gegen sich herkommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir da ist, weil er eher war als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er für Israel Zeffenbart werde, darum kam ich mit Wasser taufend. Und Johannes zeugte also, ich habe den Geist geschaut herabfahrend wie eine Taube vom Himmel, und er ruhte auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf welchen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm ruhen, der ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dass dieser ist der Sohn Gottes. Tags darauf stand Johannes wieder da mit zwei seiner Jünger, und da Jesus daherkam, blickte er auf ihn und sagt, siehe, das Lamm Gottes. Und die zwei Jünger hörten auf seine Rede und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und da er schaute, wie sie nachfolgten, sagt er zu ihnen, was suchet ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Sagt er zu ihnen, kommt, so werdet ihr es sehen. Da gingen sie, und sahen, wo er wohnte, und weilten jenen Tag bei ihm, es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den zwei, die es von Johannes gehört hatten und ihm gefolgt waren. Dieser trifft zuerst seinen Bruder Simon und sagt zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn Johannes, du wirst Kephas genannt werden, das wird übersetzt Petrus. Tags darauf wollte er abreisen nach Galiläa, da trifft er Philippus. Und Jesus sagt zu ihm, folge mir. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus trifft den Nathanael und sagt zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Moses im Gesetze geschrieben hat und die Propheten, Jesus, Josefs Sohn, den von Nazareth. Und Nathanael sagte zu ihm, aus Nazareth, kann da etwas Gutes her sein? Sagt Philippus zu ihm, komm und siehe. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und sagt über ihn, siehe wahrhaft ein Israelite, in dem ist kein Falsch. Sagt Nathanael zu ihm, woher kennst du mich? Antwortete Jesus und sagte zu ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Antwortete ihm Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist König von Israel. Antwortete Jesus und sagte zu ihm, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du? Du wirst Größeres als dies sehen. Und er sagt zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen, und die Engel Gottes hinaufsteigen und herabsteigen auf den Sohn des Menschen.